Am 11. Juni gab es auf dem Erziehungsplatz vor der Bronzestatue von Kim Il-sung am Großmonument Samjiyun eine Veranstaltung der Parteipropagandamitarbeiter, die an dem Exkursionsmarsch zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Baekdu teilnehmen. Sie legten zuerst an der Bronzestatue von Kim Il-sung Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung fassten die Redner den Entschluss. Sie betonten, diesmaliger Exkursionsmarsch sei ein Anlass dafür gewesen, sich mit der Erhabenheit von Kim Il-sung und Kim Jong-il und den glänzenden revolutionären Traditionen der Partei der Arbeit Koreas noch besser vertraut zu machen und zu in der Idee und im Credo stärksten, die der einheitlichen Führung der Partei treu ergeben seien, fortzubereiten. Sie würden mit der Seele und dem Geist von Baekdu den Marschweg zum endgültigen Sieg an der Spitze eröffnen und somit ihre heilige Aufgabe vor der Partei und Revolution erfüllen. Zuvor am 10. Juni besichtigten sie das Baekdusan-Kraftwerk der Heroischen Jugend und hielten einen Vortrag über die Eindrücke von der Exkursion ab.